Man soll nicht über die Dunkelheit klagen, sondern lieber eine kleine Kerze anzünden. Brandstifter. In Flammen steht die Welt und Kriegeshorden. Durch Stürmen rings die Erde mit Geschrei. Es brennt der Süden, brennt rings um der Norden und jeder schreit, dass er unschuldig sei. Europa reckt die weißen Christenhände. Zum Himmel steigt die große Litanei. Ein jeder fleht inbrünstiglich das Ende, den Untergang des anderen herbei. Wenn es wahr ist, dass man am Stil den großen Künstler erkennt, am Stil, der da Ökonomie bedeutet, die mit den geringsten Mitteln die stärkste Wirkung erreicht, wenn es wahr ist, dass man den Stümper daran erkennt, dass er mit größter Materialvergeudung doch nur klägliche Kunstwerke erzielt, dann waren es wahrlich keine Genies, denen das Schicksal Europas anvertraut gewesen ist. Verlangt von Automaten, dass sie denken können. Mit Wilhelm Lambszus wieder die Kasernierung der Talente. Von Fabian von Freier. Da drüben sitzt das Lungervolk der Diebe. Sie fielen tückisch mich von hinten an. So schreit die Welt in ihrer nächsten Liebe. Und es beteuert's jeder Ehrenmann. Brandstifter in Wilhelm Lambszus. Der Leichenhügel. Gedichte während des Krieges. 1921. All überall die schönen Wolken wandern, den Reigen in gelassener Geduld. Der Mensch nur zeigt mit Fingern auf den anderen und gibt ihm allein die Schuld. Wenn Millionen Menschengehirne zertreten werden mussten, wenn ganze Blutbäche und Berge von Menschenfleisch nötig gewesen sind, um der betrogenen Welt den verstümmelten Torso als ein politisches Kunstwerk anzupreisen, dann war die Welt Baumeistern und Schicksalskünstlern ausgeliefert, die weniger noch als die Laien gewusst haben, wohin die Reise ging. Die Luft, sie war mit Dynamit geladen. Die Menschen haben weiter nichts getan. Kein Haar gekrümmt und keiner Seele Schaden. Die kleine Zündschnur steckten sie nur an. Millionen Menschen, die nie besser fahren konnten, als wenn sie sich zu gemeinschaftlichem Wettbewerb zusammenschlossen. Wilhelm Lambszus, Der Kinderland, 1919. 500 Millionen Menschen, von ihren Kulturträgern, von Fürsten und Ministern, von Adel und Geistlichkeit geführt, sind nicht imstande gewesen, ihrem gemeinsamen Kulturwillen klaren und unzweideutigen Ausdruck zu geben. Das und nichts anderes ist letztendlich das Problem, um das es sich hier handelt. Man muss einen hohen Anspruch haben, um eine klare Richtung zu haben. Und man muss gleichzeitig die kleinen Schritte gehen können und als befriedigend erleben. Wie war es nur möglich, dass wir uns so weit vergessen konnten? Das erste ist zu fragen, was will ich? Und das zweite ist zu fragen, was davon kann ich? Ein blühender Garten ist die Welt. Aber die Menschen wohnten in stinkenden Löchern und begruben sich lebend in Steinsärgen. Denn sie hatten kein Geld, sich blühende Gärten zu kaufen. Sie mussten den letzten Pfennig hergeben, sich voreinander zu beschützen. Und während die Menschheit mit Aufgebot all ihres Reichtums am Werke war, Luft, Erde und Wasser in Stahl und Eisen zu kleiden und alle nur erreichbaren Elemente in Sprengstoffe zu verwandeln, dorrten die Generationen dahin und kamen nicht zum Genuss ihres Daseins, weil man sie lehrte, zeitlebens als Raubtiere voreinander auf der Lauer zu liegen. Ich brauche einen klaren Anspruch und den muss ich begründen. Und da ist Demokratie ein zentraler Anspruch in unserer Gesellschaft, auch vielleicht gar nicht deshalb, weil sie nicht funktioniert, muss dieser Anspruch bleiben. Nun haben sie mit Erde unseren heißen Atem zugedeckt. Was blinzelst du, mein Bruder, mich mit deinen geronnenen Augen an? Bist du nicht froh? Beneiden sie uns nicht um unseren süßen Tod? Die Scham, die dir die Sprengkapsel zerrissen, gebrauchst du nicht mehr zu deinem jungen Weib? Du meinst, es riecht hier unten übel in der Erde? Es riecht nach faulem Fleisch. Sie haben uns in malerischer Reihe hingelegt. Und rührst du nur den Kopf, so stößt du schon an Menschenfleisch. Und wendest du den gelben Augapfel, so siehst du nichts als Leichen in der Dämmerung. Die eine neben der anderen. So schlafen sie. Wilhelm Lambstus, 1912. Das Menschenschlachthaus. Bilder vom kommenden Krieg. Ein Jugendroman. Ich bewege mich in einem Kraftfeld, in dem es ganz unterschiedliche Kräfte gibt. Selbst wenn ich meine Idee nicht total umsetzen kann. Wenn ich nicht da bin, ziehen die anderen Kräfte noch mehr in ihre Richtung. Also ich muss gegenziehen, damit möglichst etwas von dem, was mir als Anspruch wichtig ist, realisiert wird. Und das ist eine lohnende Lebensaufgabe, auch wenn ich den Anspruch nicht komplett umsetze. Dann bin ich nicht gescheitert, deshalb, sondern die Frage ist, was wäre, wenn ich nicht gezogen hätte in diesem Feld? Der Erste Weltkrieg fordert fast 10 Millionen Todesopfer und etwa 20 Millionen Verwundete unter den Soldaten. Die Anzahl der zivilen Opfer wird auf 7 Millionen geschätzt. Und welche Farbenpracht? Die offenen Leiber mit den gelb herausgequollenen Gedärmen, die von den neugierigen Kartätschen aufgeklappten Brustkasten mit ihren rosig feuchten Lungen, mit ihren dunkelroten Lebern. Es schillert die fleischige Herrlichkeit in wunderbaren Farben. Es gleißt der rote Tod. Und alles Fleisch hat sich zur Scham entblößt. Und Leichen über Leichen immer weiter durch das lockere Kartoffelfeld und noch den ganzen Rübenacker füllen wir. Der Krieg. Das Menschenschlachthaus. Der musste endlich kommen. Nach 3 Monaten 100.000 Exemplare verkauft. Das muss so sein. In 7 Sprachen übersetzt. Das ist Naturgesetz. Das kann zuletzt nur mit Gewalt entschieden werden. Allgemeinem Wettrüsten, der Kriegshetze und Propaganda, die die Jugend in die Irre führt, setzt Wilhelm Lambstus Bilder der wahren Folgen des Krieges entgegen. Und muss es sein. So lieber heute als morgen. Anfang 1915 verboten. Die Bibliotheksexemplare werden beschlagnahmt. Ist uns das Vaterland nicht mehr als dieses kleine bisschen Leben? Der Folgeroman Das Irrenhaus, Visionen vom Krieg, zweiter Teil, liegt 1914 zum Druck bereit, wird ebenso verboten und kann erst 1919 veröffentlicht werden. Segnet unsere Gewehre, dass sie nicht versagen mögen. Segnet die gezogenen Kanonen. Lambstus, schlechter Deutscher. Segnet jede kostbare Kartusche. Nervenschwacher Feigling. Dass ihre Kugel sich bezahlen möge. Vaterlandsloser Geselle. Anarcho-syndikalistischer Revolutionär. Dass jede 100 Menschen fassen möge, 100 Menschen auf einmal in Stücke reiße. Seine kaiserliche und königliche Hoheit, der Kronprinz des Deutschen Reiches, wendet sich direkt an den Hamburger Senat mit der Forderung, den Lehrer Wilhelm Lambstus aus dem Schuldienst zu entlassen. Ich möchte die Arme breiten. Ja. Man setzt Polizeispitzel auf Lambstus an. Deutschland ist schön und groß und wert, dass man darum sein Blut vergießt. Es gibt keinen Paragraphen, mit dem man Lambstus beikommen könnte. Ja, das Schicksal ist gerecht. Die Polizei leitet ihre Informationen an die Schulbehörde weiter. Vor der Kanone sind wir alle gleich. 20. September 1912. Lambstus erhält Publikations- und Berufsverbot. Das Kruppsche Eisen ist nicht wählerisch. Nach 3 Tagen wieder aufgehoben. Man befürchtet Unruhen und Protestkundgebungen. Es frisst des Künstlers kostbares Gehirn so gleichmütig wie das des Straßenfegers auf. Der Senat entfernt ihn dennoch aus dem Dienst. Der erste Tote, den wir sahen, ließ uns verstummen. Man scheut keine Kosten, erteilt Lambstus den Auftrag, nach Algerien zu gehen, um dort das Befinden der Deutschen in der Fremdenlegion zu untersuchen. Wie er da lag. Man glaubte nicht so recht an seinen Tod. Lambstus bereist Italien, genießt 4 Wochen lang Tunis und Umgebung. Da hieß es, die Entscheidung musste endlich kommen, die große europäische Abrechnung. Dann versiegen die finanziellen Mittel. Algerien erreicht er nicht. Schon war sie plötzlich da, die letzte große Abrechnung. Zurück in Hamburg schreibt er, Der verlorene Sohn. Eine Geschichte aus der Fremdenlegion. Herausgegeben 1914. Ja, aber was musste denn eigentlich abgerechnet werden? Die Bloßstellung imperialistischer Kolonialpolitik durch die Darstellung einer Fremdenlegion, in der Angst, Betrug, Erpressung und Mord vorherrschen. Nun lasst es steigen, Hochgemut, das donnernde Victoria. Eine Warnung an die Jugend vor ihrer Unbedachtheit. Lasst klingen Pfeifen und Trompetenschall. Lamszus erhält den Einberufungsbefehl. Das ist Soldatenlust und Schlachtenbraus. Man will den vaterlandslosen Gesellen an die vorderste Front schicken. Mit offener Brust in das gezückte Eisen rennen. Das weiche, bloßgelegte Gehirn jauchzend an eine Wand von Stahl zu schmettern. Es gelingt ihm, der drohenden Abkommandierung zu entgehen. Ein Stabsarzt erklärt ihn für kriegsverwendungsunfähig. So massenhaft, so kaltblütig, so sachverständig rottet man nur Ungeziefer aus. 1915-16 leistet Lamszus im Hinterland ein Jahr Kriegsdienst ab. In diesem Kriege sind wir nichts als Ungeziefer mehr. Danach lebt er in Hamburg, arbeitet wieder als Lehrer. Was ist es, wofür wir gestorben sind? Wucher. Wucher und Wind. Also Lernen ist ja etwas, was bedrohlich sein kann, weil man Sicherheit aufgibt. Man muss was riskieren. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es toll, weil man tatsächlich merkt, man lebt noch. Ne? Also das ist das Großartige daran. Heute ist der Sinn dieses Lebens nichts weiter als Geld zu verdienen und so wohlhabend und angesehen wie möglich zu werden. Zu diesem Kampf um die Futterkrippe, den jungen Menschen wehrhaft zu machen, ist mehr oder weniger der utilitaristische Sinn aller Erziehung gewesen. Die gesamten direkten Kriegsausgaben betragen 1914 bis 1918 956 Milliarden Goldmark. Nur eine Begabung von allen hatte Raum, sich auszuwirken. Nur eine konnte uneingeschränkt sich ausleben. Die Erwerbsbegabung. Wie das Raubtier auf die Gazelle durfte sie sich auf die Gesellschaft stürzen und von dem Reichtum der Erde, so viel sie vermochte, erraffen und sich zu eigen machen. Solange aber die Erde zum Tummelplatz der egoistischen Instinkte entwürdigt war, solange die Erde zum Privatbesitz einiger Glücklicher enteignet und vom Vater auf den Sohn vererbt werden konnte, solange war auch die Möglichkeit gegeben, dass Tröpfe und Dilettanten die Sachwalter der Menschheit wurden. Dass der größte Dilettant des Lebens, der Zufall, über Tod und Leben der Völker bestimmte. Das war die letzte Ursache, dass sich Millionen Menschen, die sich nie in ihrem Leben sahen, deren ganze Schuld es war, von einer Mutter geboren zu sein, plötzlich von Wahnsinn erfasst aufeinander losstürmten und jauchzend in Stücke rissen. Der Erste Weltkrieg kostet Deutschland Reparationsleistungen in Höhe von 132 Milliarden Goldmark. Solange anstelle des Gehirns das Gold regiert, ist es vollständig gleichgültig, ob dieses Gold von Kronen strahlt oder ob es aus republikanischen Kassenschränken seine dämonische Wirkung übt. Es wird niemand von diesem Golde behaupten, dass Gott ihm eine Seele gab. Am 3. Oktober 2010 begleicht Deutschland endgültig seine Schulden aus dem Ersten Weltkrieg. Zum Tag der deutschen Einheit wird eine letzte Rate fällig, 75 Millionen Euro. Also Lernen bedeutet Veränderung dessen, was man kann und weiß. Das klingt natürlich sehr schön und ist auch richtig. Ist es nicht gerade jene in ihrer unzulänglichen Halbheit stecken gebliebene Entwicklung des deutschen Geisteslebens, die uns in das Verderben taumeln ließ? Aber es ist natürlich auch richtig, dass man nicht alles lernt auf einfache Weise und lernen will. Und insofern ist es auch sinnvoll, dass eine Gesellschaft sich überlegt, was möchte sie ihrer Jugend mitgeben von dem, was mühsam erarbeitet ist über Generationen. Müssten wir nicht, damit die verkrampfte Seele unseres Volkes sich zu wahrer, weltoffener Humanität entfalten kann, auf allen Gebieten der Kultur zu Lebensformen schreiten, die sich wesentlich von den vergangenen und nicht bewährten unterscheiden? Wilhelm Lamszus, geboren 1881, Reformpädagoge, Schriftsteller, Dichter, begreift sein literarisches Schaffen ausschließlich im Sinne eines erzieherischen bzw. schulpolitischen Verständnisses. Wir reden immer von Motivationsphase, aber das ist ja eigentlich etwas, wo man ein künstliches Feuerwerk abbrennt. Es geht nicht um Motivation durch den Unterhalter, sondern es geht um den Entdecker, was steckt denn in Personen schon drin. Schwere Aufgabe, aber auch eigentlich eine interessantere, als immer den Hampelmann zu geben vorne. Ne? Ja. Hans Brügelmann, geboren 1946. Emeritierter Professor der Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Grundschulpädagogik und Didaktik. Das Kind sitzt während des Unterrichts auf seinem Platz in gerader, anständiger Haltung. Gewiss. Man kann nicht gut von denen, die man erst in Grund und Boden verdorben hat, verlangen, dass sie hernach aus sich selber wissen sollen, was gut und böse sei. Wenn der Unterricht das Kind nicht anderweitig in Anspruch nimmt, muss es den Lehrer unverwandt ansehen und die Hände geschlossen auf dem Tisch liegen haben, damit jede Spielerei unterbleibe. In die Schule müssen wir uns begeben. Dort, wo die berufenen Männer von Fach mit den Methoden der Wissenschaft ausgerüstet Auslese unter den Geistern halten, müssen wir Anfrage halten. Wie steht's mit unserem Jungen? Jedes störende Geräusch mit den Händen und Füßen, alles Plaudern und Zuflüstern, alles voreilige Antworten und ungestüme sich melden zur Antwort, ist mit Strenge zu unterdrücken. Wie steht's mit unserem Jungen? Ihr habt ihn 8, 9, 10 Jahre lang in euren Händen gehabt. Wohin geht sein Beruf? Wohin geht seine Straße? Wenn der Schüler etwas zu sagen hat, hat er dies durch bescheidenes Aufheben des Zeigefingers anzudeuten. Doch wärst du wirklich so naiv gewesen und hättest diese 3 Fragen getan, was für eine Antwort wäre dir zuteil geworden? Schweigsam, gleich einer Sphinx, hätte die Schule vor dir gestanden. Oder vielsagend, gleich jenem delphischen Orakel. Erst nachdem der Lehrer ihn aufgerufen hat, darf er sprechen. Richtschnur zur Ausbildung an den deutschen Lehrerseminaren um die Wende zum 20. Jahrhundert. Wobei er eine gerade, stramme Haltung anzunehmen und sich einer deutlichen, langsamen und richtigen Sprache zu befleißigen hat. Und das ist eine Frage auch an die Schule. Wenn das mit Disziplin gemeint ist, ja, klar. Und die Frage ist, wie viel von den Jahren, die man da verbracht hat, betrachtet man im Nachhinein als Gewinn. Solange man den Starrenkasten sieht, fährt man 50. Und wenn man dann vorbei ist, geht man nur aufs Gaspedal. Wie soll der Ort aussehen, an dem die junge Generation heranwächst? Ist das eine Umgebung, in der ich möchte, dass meine Kinder oder meine Enkel 10 Jahre verbringen? Wenn man zu Anfang des Krieges den nächsten kleinen Jungen fragte, was er später werden wolle, so warf er sich stolz in die Brust und stellte sich uns als ein zukünftiger General vor. Wilhelm Lamtzus, Die Begabungsschule, ein Beitrag zur geistigen Wiedergeburt 1919. Vor dem Kriege wollten viele Schornsteinfeger oder Konditor werden. Das alles ist sehr drollig und nichts weiter als ein kindliches Spiel. Wenn nur nicht aus dieser Kinderstube der Weg so unvermutet in den Ernst des Lebens führte. Der Lehrer. Deutliche, langsame und richtige Sprache. Das Kind. Bescheidenes Aufheben des Zeigefingers. Spielerei. Mit Strenge zu unterdrücken. Hände geschlossen. In gerader, anständiger Haltung. Von seinen Eltern dazu bestimmt, tritt Wilhelm Lamtzus 1896 im Alter von 14 Jahren in das Hamburger Lehrerseminar ein. 6 Jahre wird die Ausbildung zum Lehrer dauern. Das ist ja auch das Fatale an der Ausbildung, dass sie immer dazu tendiert, die jungen Lehrerinnen und Lehrer auf den letzten Schrei zu trimmen, statt ihnen zu sagen, es gibt Optionen. Und diese Optionen haben bestimmte Potenziale und Risiken. Die musst du kennen. Und du solltest auch etwas darüber wissen, wie man in einer konkreten Situation dafür sorgen kann, dass das Risiko sich nicht austrägt. Aber das ist natürlich ein hoher Anspruch. Glücklich der, der noch selber wählen kann, was er zu werden wünscht. Was aber sollen erst alle jene Millionen beruflicher Verlegenheitsprodukte sagen, denen einfach die Verhältnisse den Lebensweg vorschreiben? Der Witz ist eigentlich eine Haltung zu haben. Und deshalb finde ich den Begriff des Methodenrepertoires, sinnvoll zu sagen, gut, du fängst mit einer Methode an, aber nicht, weil es die beste ist, sondern weil es dein Ausgangspunkt ist. Und sie ist eine Hypothese und du musst eigentlich aus deiner eigenen Erfahrung und in der Konfrontation mit anderen, der du dich bewusst aussetzen solltest, das immer weiterentwickeln, ausdifferenzieren, ergänzen. ...1902 beginnt Lambszus seine Tätigkeit als Hilfslehrer in Hamburg. Eine zweite Klasse hat er zu betreuen. Auf dem Pult liegt griffbereit, neben anderen Unterrichtsmitteln, ein Rohrstock. Was wir produzieren, sind Hypothesen. Wir müssen möglichst gute Hypothesen produzieren. Aber derjenige, der die Nagelprobe macht, ist der Kollege vor Ort. Wie viele sind schon Pastor geworden, weil Vater oder Mutter in einem besonders nahen Verhältnis zum Himmel standen? Danach, ob in dem Jungen jene heilige Flamme der Menschenliebe brannte, wurde beim Absolutorium nicht gefragt. Man fragte ihn nach allem anderen, nach Griechisch und Latein, nach Hebräisch und Mathematik, nur nicht nach dem einen, der inneren Berufung. In der Schule war es so, dass die sich eben ganz stark orientiert hatte an dem erfolgreichen Modell der preußischen Armee, die reformiert worden war. Dass am Gymnasium die oberste Klasse prima heißt, hängt ja auch damit zusammen, dass sozusagen das Gymnasium gekoppelt war an den Offiziersdienst. Also eine möglichst effektive Organisation, wie sie einerseits beim Militär üblich war, aber andererseits in den Fabriken ja auch realisiert wurde. Deren Übertragung auf diesen Bereich hat viele sozusagen verletzt in ihrem pädagogischen Ethos. An den Protest der Reformpädagogen wider den veralteten dogmatischen Schulbetrieb mit seinen schematischen Lehrmethoden schließt Lambszus sich leidenschaftlich und schonungslos an. Erste Veröffentlichung 1910 mit seinem Freund und Kollegen Adolf Jensen zur Reform des Deutschunterrichts machen ihn überregional bekannt. Eigentlich waren es Lehrerinnen und Lehrer, die damals ja nicht in der Grundschule eine akademische Ausbildung hatten, sondern die in eine Art seminaristische, sehr praxisnahe Ausbildung hineinkamen. Und viele dieser Lehrerinnen und Lehrer verstanden sich einerseits als Schulreformer und andererseits als Gesellschaftsreformer. Das heißt, die waren auch engagiert zum Beispiel dann in Lesevereinen für Arbeiter oder Ähnlichem. Die hatten also oft auch eine Nähe zur Sozialdemokratie oder zu den Kommunisten. Lambszus bekennt sich zur Sozialdemokratie. Die SPD-Mitgliedschaft war Lehrern allerdings verboten und mit Entlassung aus dem Dienst sanktioniert. Ist es nicht so? Hans kommt Ostern aus der Schule. Was soll Hans werden? Onkel Heinrich weiß Rat. Elektrotechnik, das ist das Wahre. Elektrizität, das ist die Zukunft. So wird denn der gute Hans Elektrotechniker. Und wie der gute Hans und Heinrich purzeln wir alle miteinander in unsere Berufe hinein und finden uns, wenn wir später einmal zu uns selber erwachen, verraten und verkauft. Nach dem Krieg. Lambszus wird Mitglied der USPD, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei. Nach deren Spaltung bleibt er beim radikalen Flügel. Der verschmilzt mit der KPD. Stets sympathisiert er mit denen, die gegen Krieg und Militarismus Partei ergreifen. Er wird Lehrer an der reformpädagogischen Versuchsschule Thilo Süd im Hamburger Arbeiterviertel Barmbek. Also, was ich an Klagen kriege von Eltern über schreckliche Lehrer und von Lehrern über schreckliche Eltern, das spricht nur dafür, beide haben recht, ja. Und ich sage immer, Leute, dann tut euch doch mit denen zusammen, die ähnlich denken wie ihr. So sind Reformschulen entstanden. Ach, es ist ja alles so lustig und humoristisch und hunderttausendmal schon konstatiert und persifliert und zu Schulkomödien und Humoresken verarbeitet. Millionen Menschen haben das Joch geduldig ertragen und hinterher darüber gelacht und sich damit abgefunden. Es musste eben so sein. Und wenn auch die Vernunft auf dem Kopfe stand und sich den jungen Hals verrenkte, dazu ist es eben die Schule. Wenn man diesen Begriff Reformpädagogik nimmt, dann ist das ja wirklich ein Etikett. weil innerhalb der Reformpädagogik sehr verschiedene Strömungen zusammengekommen sind. Maria Montessori in Italien zum Beispiel, Janusz Korczak in Polen, in Deutschland Peter Petersen, Célestin Freinet in Frankreich oder John Dewey in den USA. Wenn man deren Bücher liest, dann sieht man, dass die so unterschiedliche Botschaften haben, dass man sich wirklich fragt, wie passt das unter einen Begriff? Das passt unter den Begriff, man sagt, es ist eine Gegenbewegung gegen Schule, wie sie damals war. Und zwar sowohl, wie sie im Unterricht war, wie gehen Lehrerinnen und Lehrer mit Schülern um, als auch, wie das Verhältnis zur Schulverwaltung und zur Wissenschaft war. Gibt es denn keinen Weg, nicht länger Latein und Griechisch, Mathematik und Ästhetik zum Inbegriff der Schule zu machen, sondern den jungen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen? Ich denke, man kann im Nachhinein, indem man sich anguckt, was haben die gedacht, geschrieben, gemacht, kann man sagen, da gibt es bestimmte Grundgedanken, die allerdings unterschiedlich ausgelegt worden sind. Ein Gedanke ist, guck nicht von der Sache her, die du vermitteln willst, und frag nach Methoden, wie du sie optimal unterrichten kannst, sondern guck vom Kind oder Jugendlichen her. Was braucht der? Was interessiert den? Welche Fragen hat er? Nicht, man sagt oft, Schule ist der Ort, wo die Schüler Antworten auf Fragen kriegen, die sie nie gestellt haben. Gibt es denn keinen Weg, nicht auf Lehrpläne und Examina, nicht auf Papier- und Druckerschwärze die Schule zu gründen, sondern auf den Schüler selber, auf seinen Wissenstrieb, auf sein Talent, auf seine werdende Begabung? Die Idee, man könne Kinder so erziehen, dass sie es besser haben später im Leben oder dass sie es besser machen in der Gesellschaft. Also ein Gedanke, den man eigentlich schon lange als eine Kernidee der Reformpädagogik kennt. Wie soll eigentlich Schule gestaltet werden, damit Erfahrungen von Kindern und Interessen von Kindern zur Geltung kommen können? Also dass Schule nicht nur ein Ort ist, der auf die Zukunft vorbereitet, sondern der ernst nimmt, dass es um Lebenszeit von jungen Menschen geht und sich fragt, wie kann man die vernünftig gestalten? Hier fängt die Frage in der Tat an, aus einem pädagogischen Mönchsgezänk zu einer Lebensfrage der Nation zu werden. Wenn es dem deutschen Volke je glücken sollte, aus seinem Untergang den Phönixflug zu nehmen, dann nur, wenn es gelingt, all jene Millionen unverbrauchter Kräfte, die bisher am Wege verkamen, zu entfalten, all seine Schöpferkräfte zum Schaffen zu erlösen, all seine Finder und Erfinder zum Wertefinden auszusenden. Schulreform ist ein gesellschaftlicher Prozess und ist ein Prozess und nicht etwas, was man verordnen könnte oder was man durch ein tolles Programm, das man sozusagen wie eine CD in das System einlegt und dann läuft das System ab morgen anders, ändern könnte. Es ist sehr schwer, diesen Tanker, der eben mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel hat, in ein neues Fahrwasser zu bringen. 1925. Uraufführung des Theaterstücks Giftgas, ein Totentanz in zwei Aufzügen und drei Traumbildern. Ein Beleg für Lambsdorffs Engagement gegen Chemiewaffen. Alle Aufzeichnungen des Theaterstücks sind im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Und ich glaube, dass die deutsche Art, soziale Institutionen zu reformieren, fatal ist, weil man nämlich immer nur flächendeckend reformiert, statt zu sagen, fangen wir doch mal an ein paar Orten, wo Menschen sind, die A, sich das zutrauen und B, auch die Motivation haben, was Neues zu machen. Und dann gucken wir doch mal, was da passiert und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter. Individuum und Gesellschaft. These und Antithese. Wo ist die Synthese? Willem Lambsdorff 1919 in Die Begabungsschule. Ein Beitrag zur geistigen Wiedergeburt. Wo ist das, was draußen im Leben, das Beieinandersein uns so notwendig werden lässt, dass wir es nicht entbehren können? Ich habe bis zu meinem 15. Jahre die Schule verwünscht. Nach meinem 15. Jahre die Schule verflucht. Der Schweizer Literaturnobelpreisträger Karl Spitteler, 1845 bis 1924. Wo ist das, was den Menschen zum Menschen treibt und erst im trauten Kreise seine Seele sich erschließen lässt? Wo ist das, was den Redner dazu treibt, vor die Versammlung hinzutreten und seine Meinung leidenschaftlich zu begründen? Außerdem hatte ich noch das Unglück, dass fast keiner meiner Lehrer und Lehrerinnen an meine Intelligenz glauben wollte. Ida Boy Ed, Schriftstellerin 1852 bis 1928. Dies in Verbindung mit einer beweglichen Fantasie, die niemand erkannte, machte mir die Schuljahre zur Qual. Wo ist das, was den Sänger, den Schauspieler, den Rezitator beseligt und beflügelt, so wie er vor sein Publikum hintritt? Wo ist das, was alle wahren und falschen Propheten des Tages und der Ewigkeit an ihren Schreibtisch drängt, ihr übervolles Herz dem Volke auszuschütten? Niemand will Prediger in der Wüste sein. Alle suchen ihre Gemeinde. Schule war für uns Zwang, Öde, Langeweile. Eine Stätte, in der man die Wissenschaft des Nichtwissenswerten in genau abgeteilten Portionen sich einzuverleiben hatte. Scholastische oder scholastisch gemachte Materien, von denen wir fühlten, dass sie auf reale und auf unser persönliches Interesse keinerlei Bezug haben konnten. Stefan Zweig, Schriftsteller, 1881 bis 1942. Ich habe etwas gegen diese Starrenkastenpädagogik. Solange man den Starrenkasten sieht, fährt man 50 und wenn man dran vorbei ist, geht man aufs Gaspedal. So hat meine Schule funktioniert. Wir waren unter einem Deckel und der Druck unter dem Deckel wuchs. Und mittags, wenn wir aus der Schule gingen, explodierte der. Aber ich finde, man muss den Druck rauskommen lassen und ihn bearbeitbar machen. Und nicht sich eine heile Welt in der Schule schaffen, indem man die Knute hat und dafür sorgt, dass hier keiner aufmockt. Wenn das Verständnis von Disziplin ist, dann finde ich, hat das in der Schule nichts zu suchen. Inhaltlich sollte die Debatte vor allem darum gehen, dass die Lehrpläne schlicht gesagt völlig veraltet und schlecht sind. Der 17-jährige Gymnasiast Lukas Klaas im Jahr 2012 auf dem Bildungsblog der jungen Generation: Was bildet ihr uns ein? Wenn es überhaupt noch irgendein Interesse in der Politik daran geben sollte, den nicht wahlberechtigten Schülern das Leben etwas leichter zu machen und ihnen eine Jugend mit Freizeit zu geben, die für ihre freiheitliche Entwicklung von essentieller Bedeutung ist, so muss es wieder ein Schuljahr mehr geben. Oder die Lehrpläne müssen im Hinblick auf Kürzungen überarbeitet werden. Niemand will Prediger in der Wüste sein. Alle suchen ihre Gemeinde. Nur der Schüler deklamiert nach wie vor seine Schmerzen in die blaue Luft und philosophiert unbeirrt in ein stummes Aufsatzheft hinein. Und ob wir lasen, schrieben oder sprachen, des Lehrers rotes Tintenfass und das Semesterzeugnis war unser Publikum, das uns und unsere Gedanken beflügelte. Woran erkennt man eine gute Schule? Daran, dass die Schüler traurig sind, wenn Unterricht ausfällt. Und ja, das ist es. Es gibt Kinder, die gehen gerne in die Schule, weil das ein Ort ist, an dem es ihnen besser geht als zu Hause oder auf der Straße. Und das selbst in unserer Schule, wie sie ist. Und es gibt andere, die haben das Glück, dass Schule so toll ist, dass sie wirklich ungern in die Ferien gehen. Weil sie denken, 6 Wochen sehen wir uns jetzt nicht. 6 Wochen! Eben noch lerntest du in der Religionsstunde, dass es etwas Schönes darum ist, dem Nächsten, der in Nöten ist, hilfreich unter die Arme zu greifen. Und schon greifest du deinem Nächsten hilfreich unter die Arme und verhilfst deinem in mathematischen Nöten steckenden Freunde zu den erlösenden Resultaten. Und schon stehst du als Betrüger gebrandmarkt vor der Öffentlichkeit und staunst über diese Nutzanwendung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter. 1932 verfasst Lamstus eine Antikriegsschrift gegen den Gaskrieg. Vergeblich sucht er einen Verleger. Der Text wird erst 2005 wiederentdeckt und unter dem Titel »Giftgas über uns« veröffentlicht. Lamstus hatte das Stück und andere brisante Unterlagen 1933 in seinem Haus eingemauert, um seine Familie zu schützen. Also ich tue mich schwer damit zu sagen, Schule heute ist so. Vielleicht kann man sagen, es gibt Kräfte, die stärker in die eine oder andere Richtung ziehen. Man kann sagen, in den 70er Jahren gab es Kräfte, die mehr so die Idee einer Befreiung von Schülern, hieß das übrigens damals auch, propagiert haben. Und es ist sicher gerade in der Nach-Pisa-Zeit, also so seit 2000, mit diesen Leistungsstudien, wo dann so ein eigenartiger Begriff wie Bildungsstandards entstanden ist, wo man sich fragen muss, ob das überhaupt was mit Bildung zu tun hat, ob das nicht eher Leistungsstandards sind und wie werden da Begriffe vermengt. Also dass es in dieser Zeit schon Kräfte gibt, die sehr darauf zielen, Verwertbarkeit von Abschlüssen. Und wenn man sich die neue Begrifflichkeit anguckt, es geht um neue Steuerungssysteme, ja, dann frage ich mich auch, was in den Köpfen gedacht wird. Mit schonungsloser Strenge verpönte die Schule jegliche Betätigung des sozialen Instinktes als einen Betrug und erfand ein förmlich raffiniertes System der Disziplin, um alle aus dem sozialen Gefühl hervorgehenden Störungen zu unterdrücken und die geistige Vereinsamung ihrer kleinen Gelehrten möglichst vollkommen durchzuführen. Hier in der Pädagogik der Isolierung liegt der Keim zu allem Bösen. In dem Sinn finde ich das mit dieser Konkurrenz ganz fatal, das einfach aus der Gesellschaft zu übertragen als Grundmodell. Aber am Anfang muss man doch die jungen Menschen stark machen, dass sie möglichst ihr Potenzial abrufen und entwickeln, statt zu blockieren. Und da hat die Konkurrenz nichts zu suchen. Es geht um Leistung, ja. Aber Leistung heißt das Beste aus dem machen, was man hat. Mehr kann man ja eh nicht. Und die Frage ist, wie kommt man dahin, indem man in den Fortschritten bestätigt wird. Persönliche Berufstüchtigkeit und Produktivität, die Träger der allgemeinen Wohlfahrt und des Fortschritts, werden niemals auch nur annähernd das mögliche Maß erreichen, solange das gedächtnismäßige Lernen in Schule und Examensvorbereitung so viele leistungsfähige Einzelgeister versklavt. Die Vernichtung der Intelligenz durch Gedächtnisarbeit von Mathilde Ferting, Pädagogin und Soziologin 1884 bis 1977. Diese Sklavenketten der Reproduktion zu zerbrechen, wird schwere und langwierige Arbeit erfordern. Denn die große Menge fühlt nicht nur ihren Druck nicht, weil er ihr von Jugend auf schon in der Schule zur Gewohnheit gemacht wurde, sondern im Gegenteil. Sie benutzt sie gern als Rüstung bei allen Angriffen auf ihre Begabung. Sie erfreut sich am Klirren der eigenen Ketten, mit denen man ihr das Beste fesselte. Lust und Kraft zum eigenen Tun. Das hat Schule immer als Problem gehabt. Natürlich musste sie bedienen die Interessen der abnehmenden Institution. Das kann keine Insel der Glückseligen sein, die Schule. Ne? Ist völlig klar, die müssen hinterher bestehen in dem Kampf. Aber auch da ist für mich die Frage, besteht dort eher derjenige, der immer klein gemacht wurde, oder besteht derjenige, der gelernt hat, was er kann? Also ich finde so diese Vorstellung, das Leben ist schlimm und da müssen wir die Schule erst recht schlimm machen, damit sie es hinterher nicht so, damit sie nicht drunter leiden. Da kann man auch genau umgekehrt sagen. Weil das Leben so schlimm ist, müssen wir versuchen, die Schule anders zu machen, damit sie möglichst unbeschädigt als 15-Jährige dann auch stärker als 6-Jährige sich diesem Kampf stellen. 1933 wird Wilhelm Lambszus aus dem Schuldienst entlassen, vorzeitiger Ruhestand. Zum Berufsverbot kommen Schreib- und Aufführungsverbot. Der Vater dreier Kinder arbeitet unter verschiedenen Pseudonymen im Feuilleton des Hamburger Anzeigers. Wie kann ein demokratisches Geschlecht heranwachsen, wenn seine Erzieher es mit faschistischen Methoden knechten? Wilhelm Lambszus, Pädagogische Dilettanten oder geborene Erzieher, 1948. Der demokratische Staat, der verzweifelt Ausschau hält nach Menschen, die selber denken, selber urteilen und aus eigenem Antrieb zugreifen können. Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die vor allem das besitzen, was man Zivilcourage nennt. Derselbe demokratische Staat steht wie ein Blinder dabei und lässt es seelenruhig geschehen, dass die Lehrer, denen er seine Jugend zur Erziehung übergab, Tag ein, Tag aus nichts anderes tun, als alle diese erstrebenswerten staatsbürgerlichen Tugenden in dem zukünftigen Staatsbürger restlos zu vernichten. Warum müssen alle beim Lesen lernen, dieselben Texte lesen und beim Schreiben über dasselbe schreiben? In dem Moment, wo Schüler sich den Inhalt der Lektüre wählen können und bei ihren Texten über das schreiben können, was sie anderen mitteilen wollen, was sie interessiert, lernen sie lesen und schreiben genauso. Auch Gedichte, ne, das ist so mein Lieblingsbeispiel. Warum müssen alle dasselbe Muttertagsgedicht lernen? Warum kann man nicht sagen, hinten liegen ein paar Bücher, ihr könnt euch jeder ein Gedicht aussuchen, was euch gefällt. Was ist das für ein Reichtum? Auch was lernen diese Kinder dabei, statt nur ein Gedicht kennenzulernen? Und gleichzeitig ist die Motivation eine ganz andere und die Bedeutung für den Einzelnen, warum er das macht. Ne? Naja. Weil die alte individuelle Weltanschauung den Menschen nicht gesellschaftlich bedingt und gebunden, sondern ihn gleichsam im luftleeren Raum frei schweben sah, musste sie, um an ihr pädagogisches Ende zu kommen, das Wissen von außen her in die Menschen hineinfüllen und das Denken in täglichen Aufgaben verordnen. Die Wissenschaft in Zwangsvollstreckung zu angeordneten Terminen, das war das pädagogische Ergebnis der egozentrischen Seelenauffassung. Es ist die eingeborene Modifikation des Gehirneiweißes, das auf seine Umgebung nicht anders als mit Denken reagieren kann. So wie der Mensch mit seinen Lungen atmen, mit seinem Leib essen und assimilieren muss, so muss er auch mit seinen Hirnzellen denken, beobachten, schauen, erfahren, behalten. Das Lernen ist kein Erzeugnis der pädagogischen Industrie, sondern ist physiologische Notwendigkeit. Es ist nichts weiter als ein Lebensvorgang. Nach der Befreiung engagiert sich Lamtzus wieder in der Deutschen Friedensgesellschaft. Er nimmt seine Rundfunktätigkeit wieder auf, die er schon in der Weimarer Republik bei der NORAK, die Nordische Rundfunk AG, begonnen hatte, mit Kindern Programm für Kinder zu machen. Im Schuldienst übernimmt er aus gesundheitlichen Gründen vorwiegend Verwaltungsaufgaben. Nirgends werden Kunst und Wissenschaft so köstlich empfangen, als wo sie losgelöst von allem Zwang in Freiheit kommen. Gleichwürdigkeit, das finde ich eigentlich einen schönen Begriff, ne? Weil es deutlich macht, ja, es sind Unterschiede da, aber wie in der Demokratie, wo wir auch alle unterschiedlich sind, trotzdem zählt jede Stimme gleich, ist gleichwürdig und die Person ist unantastbar in ihrer Würde. Ja, und das, fürchte ich, haben wir in der Schule noch nicht so ganz geschafft, in der Breite. 1946, Veröffentlichung der Anthologie Der große Totentanz, Gesichter und Gedichte vom Krieg, sowie der Prosatext Der Forscher und der Tod. Als erster deutscher Autor beschäftigt sich Lamtzus mit der Erfahrung der Atombombe. Weil das Wachsen der Seele, das in Wahrheit ein Akt der Zeugung ist, nur in innerster Freiheit, in Wahlfreiheit vor sich gehen kann, sind all unsere didaktischen und pädagogischen Geburtshelfergriffe nichts als lauter Störungen des geistigen Werdeaktes gewesen. Verbrechen wider das keimende Leben. Und da muss man in der Tat sagen, dass dieses Lernen, was er anspricht, aus Neugier, weil ich was wissen will, weil mich das Ergebnis motiviert, dass das nicht unbedingt das ist, was in Schule praktiziert wird. Ne? 1946 schlägt Wilhelm Lamtzus die Berufung zum Rektor der Pädagogischen Hochschule Berlin aus gesundheitlichen Gründen aus. Hervor ans Licht mit den Talenten. Sie, die im Verborgenen blühen, sie sollen nicht länger sich verkriechen müssen. Sie sollen in die Schule bringen, was sie können, was sie wissen, was sie fanden, was sie dichteten und lasen, was sie forschten, was sie dachten. Das soll nicht länger wohlwollend nebenbei gelitten und geduldet sein. Das soll der Inbegriff der Schule werden. Nicht länger soll der Lehrer die Blumen, die Gedichte und das Denken in die Schule bringen und als ein Modell vor den Augen der Kinder zerlegen, sondern die Kinder sollen die Stoffe und die Probleme bringen, sollen die Fragen stellen und die Antwort suchen. Wichtig allerdings war mir immer, sind das Menschen, die Kinder respektieren. Und das kann auch ein Lehrer sein, der Frontalunterricht macht. Aber leider gab es eben da diese Verbindung zwischen, ich mache den Unterricht von oben nach unten und ich behandle die Schüler auch menschlich als Objekte. Und wenn das zusammenkommt, dann ist das ganz schrecklich. Ja. Vielleicht ist das, was unsere Schule stärker wieder in den Vordergrund rücken müsste, statt zu fragen, sind wir bei PISA nun 5 Ränge höher oder runter. Wie soll der Ort aussehen, an dem die junge Generation heranwächst? Das ist meine Frage. Wie soll der aussehen? Ich kann nicht sagen, indem ich das mache, wird der Mensch so. Es gibt nicht diese einfache technologische Pädagogik. Aber was ich sagen kann, ist das eine Umgebung, in der ich möchte, dass meine Kinder oder meine Enkel 10 Jahre verbringen? Das Statistische Bundesamt konstatiert für das Schuljahr 2012/13 8.556.879 Schülerinnen und Schüler besuchten in Deutschland allgemeinbildende Schulen. Und ich muss sagen, das ist mir bei Schulbesuchen am stärksten aufgefallen. Ich habe hinterher immer Dinge gefunden, die ich anders gemacht hätte. Aber wenn ich in die Schule reinkam und nach 5 Minuten das Gefühl hatte, ist gut hier, dann war mir das eigentlich egal. Dann habe ich gesagt, gut, darüber kann man reden. Ne? Vielleicht findet der Kollege das als Anregung interessant. Aber ich weiß, was der 5 Tage die Woche von morgens 8 bis mittags 1, 2 Uhr, 30 Wochen das Jahr über 40 Jahre leistet, das würde ich nie schaffen. Millionen Kinder sitzen allmorgendlich in der Klausur, kämpfen vergeblich gegen die Störungen des Beieinanderseins und machen das, was selbst die größten Dichter und Denker nicht können. Sie denken und dichten auf dem Präsentierteller. Aber es kann sein, Sie kommen in eine Schule rein, die Ihnen als Reformschule verkauft wird, und Sie finden die kalt. Und dann frage ich mich, was nutzt die Hochglanzbroschüre? Was nutzt das Whiteboard? Was nutzt auch die kleine Lerngruppe und die Gruppentische, wenn das menschlich nicht stimmt? Und ich denke, das war für viele Reformpädagogen und Pädagogen der Antrieb, ne, zu sagen, wir müssen wegkommen von dieser Instrumentalisierung unserer Kinder. Ne? Dass das jetzt 10, 13 Jahre sind ihres Lebens, die wir nicht verschenken dürfen. Respekt, Mitbestimmung und Selbstbestimmung von Kindern wird wichtig. Also eine Entwicklung, die übrigens damals parallel gelaufen ist zu der Frauenbewegung. Die Frauenbewegung war erfolgreicher. Sind ja auch Erwachsene. Das haben die Männer noch so gerade schlucken können. Aber jetzt auch noch zu akzeptieren, dass Minderjährige bestimmen dürften oder mitbestimmen dürften, das ist ein ganz radikaler Schritt. Pädagogische Dilettanten oder geborene Erzieher unter Titel Kulturreform durch Lehrerauslese erscheint 1948. Mögen die Gedanken sich immer sträuben, auf den Glockenschlag sollen sie abgeliefert sein. Aus der Kasernierung des Erkenntnisaktes wuchs der Fluch, der unser Tun und Denken lähmte und uns zur Unfruchtbarkeit verurteilte. ...154.400 Schülerinnen und Schüler wiederholten im Schuljahr 2012-2013 eine Klasse. Das hat man nun ausgerechnet, wie viel das kostet. Und wenn man sich überlegt, man würde die Mittel, die dafür, dass die ein Jahr länger in der Schule sind, also Sachmittel, Personalmittel brauchen, man würde die eher noch in Zusatzunterstützung während des Unterrichts hineinstecken. Also da ist es auch manchmal eine Frage, kann man nicht mit den vorhandenen Ressourcen ökonomischer umgehen? Erst wenn das, was heute in unseren Schulen an letzter Stelle steht, die jedem Menschen ureigentümliche Linie in den Mittelpunkt aller Schularbeiten rücken wird, erst wenn unsere Dressuranstalten zu wirklichen Begabungsschulen geworden sind, wird es den jungen Menschen möglich sein, ihren Interessen folgend, sich selber und ihre Talente und damit den richtigen Weg ins Leben zu finden. 47.600 15- bis 16-Jährige schafften im Schuljahr 2012-13 keinen Hauptschulabschluss. Es gibt auch den Satz, wenn man versucht, Kindern Sprechen beizubringen, dann würden sie es nie lernen. Ja. 1960 wird Lambszus in dessen Abwesenheit die Ehrendoktorwürde der Pädagogischen Fakultät der Humboldt-Universität in Ost-Berlin verliehen. Wie es bisher das unerfüllte Sehnen der Schule war, alle Kinder gleich schön und korrekt schreiben und lesen zu lehren, alle Geister und Charaktere gleichmäßig zu temperieren, so suchen wir die Besonderheit und finden an Ort und Stelle des einen gleichförmigen Schulgesichts 1000 verschiedene Gesichter. Dahinter steckt auch immer die Frage, überlassen wir den Kindern Verantwortung für ihr eigenes Lernen? Und da ist der Grundtenor unserer Geschichte, Minderjährige können das nicht. Und da ist mein Tenor zu sagen, also wir haben eine Demokratie und da darf der Trunkenbold genauso abstimmen wie derjenige, der nicht lesen kann und derjenige, der schon kriminell geworden ist. Hat mal jemand von denen mit 8- oder 10-Jährigen diskutiert über Krieg und Frieden, über Umweltverschmutzung? Und es geht nicht darum, Kinder müssen Verantwortung lernen. Das müssen wir alle immer wieder neu lernen. Also viele Kinder denken viel verantwortlicher über diese Welt nach und über ihre Beziehung zu anderen nach. Statistisches Bundesamt, Schulen auf einen Blick, Ausgabe 2014. Zur Sicherung der Humanressourcen der Wissensgesellschaft wird es als erforderlich angesehen, die Anzahl der Studienberechtigten und der Hochschulabsolventinnen und Absolventen zu steigern. So mag denn ein jeder sich zu seinem Selbst entfalten, soweit ihm Kraft und Begabung verliehen wurde. Wo nur ein besonderes Talent schlummert, möge es sich üben, auf dass der Mensch in seinem Mittelpunkt bleibe und nicht wie ehemals von außen her mit Kunst und Wissenschaft sich behänge, sondern von innen her als ein Naturgebilde wachse, blühe und Frucht trage. Die Studienberechtigtenquote der Schulabgänger des Jahrgangs 2012 lag bei 58%. Alle, die irgendein Talent, irgendein Interesse ihr eigen nennen, werden mit offenen Armen aufgenommen. Mit Dank und Anerkennung werden alle begrüßt, die uns nur irgendetwas zu schenken haben. Von 1961 bis 1964 schreibt Wilhelm Lambszus seine Autobiografie »Meine Wegsuche ins Menschenland«. Testamentarisch verfügt er, dass die Veröffentlichung erst 50 Jahre nach der Niederschrift erfolgen darf. Was ich mir wünschen würde, möglichst viele Personen, die in den Lehrberuf gehen, die das wirklich machen, weil sie die Berufung spüren. Und möglichst wenig, die es als Resteverwertung machen. Der Kummer ist, dass es wahrscheinlich davon nicht genug gibt. Ruhr-Universität Bochum, Informationen zu den Bachelor- und Masterstudiengängen. Im Bachelorstudium erwerben Sie ein breiteres Wissen und Können in Ihrem Fach bzw. Ihren Fächern, lernen alle grundlegenden Theorien kennen und erwerben die Methodenkompetenz aus den Disziplinen. Ich habe den Studenten immer gesagt, wenn ihr jetzt studiert, dann geht ein Tag die Woche einen Vormittag in die Schule. Möglichst jede Woche einen Vormittag. Und nicht jetzt so ein 4-Wochen-Praktikum. Und macht mal eine Klassenfahrt mit 3 Tage. Guckt mal, wer das überlebt. Ja. 1964. Lambszus schreibt das Theaterstück »Der Präsident wollte auf den Atomknopf drücken«. Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss der Bachelorphase beträgt in allen Fächern 6 Semester einschließlich der Bachelorarbeit. Und bis zum Abschluss der Masterphase einschließlich der Zeit für die Anfertigung der Masterarbeit weitere 4 Semester. Und dann, was ich noch interessant fand, war, bei Einführungen haben wir auch so kleine Seminare gemacht, ne? Und habe dann immer angeboten, Sie könnten hinterher gerne mit mir nochmal so über Ihre Wahl persönlich reden. Und es sind immer die gekommen, von denen ich das Gefühl hatte, das wären die besten Lehrer. Es sind nicht die gekommen, wo ich dachte, wäre gut, der würde mal nachdenken darüber. Diejenigen, die das Sensorium haben, die hatten auch den größten Selbstzweifel, ob sie der Aufgabe gerecht würden. Ne? Am 18. Januar 1965 stirbt Wilhelm Lambszus in Hamburg. Es muss ein unverbrüchliches Gesetz der pädagogischen Hochschulen werden, dass niemand zum Lehrer ausgebildet werden darf, von dem nicht einwandfrei erwiesen ist, dass er zum Lehrer berufen ist. Was er sonst noch an Talenten und Gelehrsamkeit besitzen mag, kommt erst in zweiter Linie in Frage. 1 Gramm angeborener Begabung wiegt bei der Erziehung mehr als 100 Kilo hochstudierter Wissenschaft. Also viele Leute haben ja so vorgeschlagen, man müsste eben das Verfahren der Auswahl ändern und so. Und da habe ich immer nur gesagt, ja, und was machen wir mit diesen restlichen Tausenden von Klassen, wo wir dann keine Lehrer haben? Das, leider müssen wir in dem System irgendwie damit klarkommen. Ne? Verlangt von Automaten, dass sie denken können. Mit Wilhelm Lambszus wieder die Kasernierung der Talente. Sie hörten ein Feature von Fabian von Freier. Schule muss so sein, wie wir uns wünschen, dass die Gesellschaft aussehen sollte. Es sprachen Volker Roos, Hans Brödelmann, Manuela Alfons, Franziska Arndt, Bernhard Siedhoff, Stefko Hanuszewski und Christian Schmidt. Ton und Technik Gunter Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Fabian von Freier. Redaktion Ulrike Bajor. Der Autor dankt Professor Dr. Andreas Pinke, Herausgeber der Antikriegsschriften und der Autobiografie von Wilhelm Lambszus, für seine Unterstützung. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.